In den 50er und 60er Jahren waren die Krimi-Mehrteiler Dickie Dick Dickens und Gestatten, mein Name ist Cox des Autorenpaares Rolf und Alexandra Becker in aller Munde. Nach dem Tod seiner Frau hat Rolf Becker unter dem Namen Rolf A. Becker weiter für den Rundfunk geschrieben, unter anderem auch für den RBB die nun folgenden 4 Funkerzählungen. Mordsspielereien ist der Obertitel dieser Stücke, die nostalgisch und charmant und ganz im Stil einer Zeit geschrieben sind, in der noch Recht und Anstand in Verbrecherkreisen herrschte. Und wie der Titel schon andeutet, immer geht es in den Stücken um die finsterste aller menschlichen Leidenschaften, nämlich um schnöden, kaltblütigen Mord. Aber immer ist auch ein gewisses Lächeln durchaus erlaubt. Wir wünschen viel Vergnügen. Mordspielereien von Rolf A. Becker, Teil 1. Herzliches Beileid. Der Getränkehersteller Norman Rohwerk war steinreich, ziemlich alt und schwer krank. Diese Umstände hatten die schöne Carola bewogen, ihn zu heiraten. Norman Rohwerk war darüber hinaus unglaublich geizig. Er knauserte an allem, was das Leben schön und bequem machte. Dies war ein Umstand, den Carola nicht genug bedacht hatte. Es gab keine schönen Kleider, es gab keine Urlaubsreise, sie gingen nicht ins Theater und sie besuchten keine Freunde. Jeden Sonntag in die Kirche, das war die einzige Abwechslung in Carolas Leben. 3 Jahre hatte sie mit verbissener Geduld ausgeharrt, denn, wie gesagt, Norman Rohwerk war alt, krank und reich. Und wenn sie mal aufzumucken wagte, genügte eine kleine Andeutung, dass er sein Testament ändern könne, und sie ergab sich wieder in ihr Schicksal. Norman Rohwerk war kein Dummkopf. Er wusste natürlich, dass sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hatte. Und er wurde immer bequemer. Seine Krankheit, so glaubte er, gab ihm das Recht dazu. Keine Anstrengung, keine Aufregung, möglichst viel Ruhe, hatte der Hausarzt angeordnet, und so tyrannisierte er seine Frau nun, in Decken eingehüllt vom Sofa aus. Für Carola, die stolze, schöne Carola, wurde das Leben nachgerade unerträglich und sie sann heftig auf Abhilfe. Wie konnte sie diesem Zustand ein Ende bereiten? Die falsche Medizin? Das würde er bemerken. Gift? Das würde bei der Obduktion herauskommen. In der Badewanne ertränken? Dazu fehlte ihr die Kraft. Oder doch ganz einfach abwarten? Es war an einem Montag, als Carola erkannte, dass ihr Vorhaben einer dringenden Beschleunigung bedurfte. Den ganzen Tag hatte ihr Mann sie schon herumkommandiert. Mach das Fenster zu! Soll ich mich verkühlen? Wo bist du denn schon wieder? Ich kann hier wohl verhungern. Bring mir endlich was zu essen. Ich mag keine Gemüsesuppe, das weißt du doch. Bring mir was anderes. Wie bitte Erdbeeren? Um diese Jahreszeit? Lernst du denn nie vernünftig zu haushalten? An diesem Punkt aber wurde es Carola zu viel. Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen. Ich kaufe ein, versorge den Haushalt, ich koche, ich wasche, ich bügle, ich halte das Haus sauber von früh bis spät. Und jetzt soll ich auch noch Krankenschwester spielen. Bloß weil du zu geizig bist, eine Pflegerin zu engagieren. Er antwortete nicht. Er sah sie nur an. Und dann kam der entscheidende Satz. Bring mir das Telefon. Sie stellte den Apparat neben das Sofa, ging auf seinen vorwurfsvollen Blick hin aus dem Zimmer, horchte aber, wie selbstverständlich, an der Tür. Er rief Dr. Krüger an, seinen Rechtsanwalt. Ich muss Sie dringend sprechen. Können Sie zu mir kommen? Ja, ich möchte mein Testament ändern. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich erwarte Sie also morgen früh um 11. Carola blieb einen Augenblick wie versteinert an der Tür stehen. Norman hatte selbst die Frist gesetzt. Knapp 18 Stunden. Sie wusste, wo er seine Pistole aufbewahrte. In der linken Schreibtischschublade ganz hinten. Er hatte sie vor Jahren von einem Schwarzhändler billig gekauft. Ihr Plan war einfach. Es musste aussehen, als sei ein Einbrecher durch die Terrassentür eingedrungen und von Norman auf frischer Tat ertappt worden. Der Gangster, so würde man meinen, habe Norman die Waffe entrissen und gnadenlos geschossen. Alles, was sie hinterher noch zu tun hatte, war etwas Unordnung im Raum zu schaffen und die Terrassentür anzulehnen. Sie hatte es kalten Herzens durchdacht. Und dennoch, jetzt, als es galt, den Plan in die Tat umzusetzen, stockte ihr fast das Herz. Aber sie musste tapfer bleiben. Es ging schließlich um ein Millionenvermögen. Später Abend. Es war Zeit, Norman ins Schlafzimmer umzubetten. Sie nahm die Pistole fest in die behandschuhte Rechte, öffnete die Tür, trat ein. Norman knipste das Licht an. Warum zum Teufel kommst du erst jetzt? Dann bemerkte er die Pistole. Er starrte Carola entgeistert an, wollte etwas sagen, bekam jedoch vor Entsetzen keinen Ton über die Lippen. Er schnappte nach Luft und sank mit einem letzten hechelnden Laut in sich zusammen. Schwerfällig, als habe sie Bleiplatten in den Schuhen, trat Carola zu dem Sofa. Kein Zweifel, ihr Mann war tot. Sie war benommen und erleichtert zugleich. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Sie ging in sein Arbeitszimmer, legte die Pistole an ihren Platz, rief den Arzt an. Herzschlag, konstatierte der eine Viertelstunde später. Damit habe man ja rechnen müssen. Vielleicht habe er sich auch über irgendetwas aufgeregt, wer weiß. Die Beerdigung fand, wie es Rohwerks Geisteshaltung entsprach, in aller Stille statt. Nach der Beisetzung trat ein freundlicher Herr auf Carola zu. Es war Dr. Krüger, Normans Anwalt. Mein aufrichtiges Beileid, gnädige Frau. Schrecklich, dass es so kommen musste. Und für Sie ist das ja nun doppelt schlimm. Doppelt schlimm? Wieso bitte? Wegen der Erbschaft. Tja, sehr traurig. Er hat mich noch wenige Stunden vor seinem Tode angerufen. Er war Ihnen, gnädige Frau, ja so dankbar, dass Sie sich so aufopferungsvoll für ihn abgemüht haben. Und nun wollte er endlich sein Testament ändern, damit Sie die Erbschaft antreten können. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Ach, das wissen Sie gar nicht. Ihr Herr Gemahl hat doch lange vor Ihrer Eheschließung sein gesamtes Vermögen der Kirche vermacht. Und so wie die Dinge liegen, ist jetzt kein Einspruch mehr möglich. Wirklich ein tragisches Zusammentreffen. Nochmals, herzliches Beileid. Das todsichere Alibi. Die Ausführung eines Mordes als solchen birgt keinerlei nennenswerte Komplikationen in sich. Die wahre Problematik liegt in der Geheimhaltung der Tat vor, während und nach derselben. So sprach mit herzhafter Selbstverständlichkeit Wilfried Seibold, seitdem er bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt einen Sonntagskurs in Sozialkunde belegt hatte, pflegte er sich gewählt auszudrücken. Im Moment saß er mit zwei Freunden, beide wie er routinierte Knastbrüder, in einem schäbigen Zimmer des Schwarzen Adlers, einem drittklassigen Etablissement, das sich mit verwegenem Anspruch Hotel nannte. Wir müssen demgemäß scharfes Augenmerk auf Alibi-Beschaffung und Tatmotivverschleierung legen. Musst du immer so spinnen, wenn du redest? Dies war Kulle Scholl, der älteste der drei Männer, die um den kleinen wackeligen Hotelzimmertisch herumsaßen. Er hatte merkwürdig schiefstehende Augen, was ihm seiner bedürfnislosen Denkungsart zum Trotz den Anschein durchtriebener Schlitzohrigkeit verlieh. Breitschuldrig war er, muskelbepackt und in seiner Ausdrucksweise immer sehr direkt, was jetzt den Unwillen des Dritten im Bunde, des kleinen, schwarzlockigen Oliver Buback, hervorrief. »Und du, Kulle, du spinnst, wenn du überhaupt zu denken anfängst. Ist doch klar, was Wilfried meint. Es darf keiner spitz kriegen, dass wir allen Grund haben, jemanden auszupusten.« »Sehr richtig. Aus keiner unserer Verbaläußerungen darf eine Animosität gegen Rechtsanwalt Meier Kretzmann erkennbar werden.« »Aha. Ja, so. Aber müssen wir das eigentlich? Müssen wir den Meier Kretzmann auspusten? Müssen wir das?« »Du bist freier Herr über deine Entschlüsse, Kulle. Aber bedenke, welche Forderungen er an dich stellt und frage dich, ob du ihnen nachzukommen in der Lage bist.« »Na ja, er verlangt 10 Riesen von mir.« »Hast du sie?« »Ich müsste sie erst klauen.« »Und Meier Kretzmann übt weitere Pressionen gegen dich aus, mein Verehrtester. Denn ihm wird deine neue Straftat offenbar werden. Ein Circulus Vitiosus.« »Ein was?« So fragte der vierschrötige Kulle Scholl, griff zu seiner Bierflasche und stülpte sie sich zwischen die Lippen. »Wir haben Gläser. Befleißige dich eines angemessenen Benehmens.« Wilfried Seibold war stolz darauf, zu einem neuen Lebensstil gefunden zu haben. Der Umstand, vorbestraft zu sein, so meinte er, musste nicht allemal ungehobeltes Auftreten zur Folge haben. Man kann auch mit Anstand die Gesetze brechen, war seine Devise. So rasierte er sich täglich, putzte Zähne und Fingernägel, benutzte ein dezentes Eau de Toilette und pflegte seine Kleidung. Oh ja, Wilfried Seibold war ein ansehnlicher Mann. Das Schönste an ihm waren zweifellos die blonden Haare. Er hatte sie seinem neuen Image geopfert. Hatte er sie früher in imponierend wuscheliger Prachtfülle getragen, so verlieh ihm nun eine strenge Kurzfrisur den Touch von dämonischer Intelligenz. Glaubte er jedenfalls. »Und wie ist das mit dir, Oliver? Wenn ich recht vermute, hat auch dir Meier Kretzmann irgendwelche Konditionen gestellt.« »Er will 15 Mille, sonst geht er zu Gericht.« »Und dort behauptet er, dass er nach eingehendem Aktenstudium zu der Überzeugung gelangt ist, du hättest das letzte Ding doch gedreht. Ein Erpresser im Talar, meine Freunde. Objektiv gesehen ergibt sich hier fast eine sittliche Pflicht, diesen Menschen zu eliminieren.« Die drei Männer galten als unzertrennlich, obwohl sie sich nur selten zu gemeinsamen Straftaten zusammengefunden hatten, denn jeder von ihnen war auf seine Weise ein Individualist. Nun aber, da sie sich von dem Anwalt, der sie aus manchem Dilemma herausgepaukt hat, bis aufs Blut erpresst sahen, fühlten sie sich zu gemeinsamem Handeln aufgerufen. Ehe sie weiter berieten, losten sie erst, wer die Tat ausführen sollte. Sie erhoben sich von den Plätzen und knobelten mit all dem Ernst, der dem Augenblick angemessen erschien. Wilfried Seibold zog den Kürzeren. Er trug es gefasst, denn sein Sinn für Gerechtigkeit sagte ihm, dass es nur billig war, wenn er als Initiator des Planes auch die Verantwortung übernahm. »Also, meine Freunde, begeben wir uns in medias res. Was die Tatmotivverschleierung betrifft, habe ich deren obligatorische Notwendigkeit bereits angedeutet. Keineswegs darf offenkundig werden, dass Meier Kretzmann uns erpresst. Er ist unser Rechtsbeistand. Und kein Mensch vermag zu sagen, wie sehr wir ihn verehren. Okay, wir reden nur Gutes über ihn. So kommen wir zur Alibi-Absicherung. Aber Wilfried, wir geben dir jedes Alibi, das du nur haben willst, weißt du doch. Sehr liebenswürdig, Kulle. Aber nichts wäre weniger angebracht. Ein Alibi, das ihr mir gebt, hat a priori den Makel, als unglaubwürdig zu gelten. Ich benötige einen in den Augen der Behörden unzweifelhaft ehrbaren Alibi-Zeugen. Und wer soll das sein? Der Nachtportier unseres Hotels. Ein pensionierter Beamter der Gaswerke. Nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ein Leumund wie Dornröschen. Und der soll dir ein Alibi geben? Mit deiner Hilfe, Oliver. Aha. Wie ich mich überzeugen konnte, pflegt der Nachtportier etwa so um 23 Uhr in einen Schlummerschlaf zu verfallen. Das, meine Freunde, ist unsere Chance. Denn du, Oliver, bist, wie ich mit neidloser Anerkennung bekunden kann, einer der versiertesten Taschendiebe der Stadt. Danke. Während ich zur Tat schreite, werdet ihr in der Hotelhalle sitzen und 66 spielen. Wenn der Portier wie jeden Abend in seinen Schlummerschlaf verfällt, wird Kulle die Wanduhr um eine Stunde zurückstellen, während Oliver die gleiche Manipulation an der Armbanduhr des Portiers vornimmt. Kleinigkeit. Versteh nicht, was das soll. So höre. Heutzutage vermag die Polizei die Tatzeit bei Erschießungsmorden aufgrund von Expertenurteilen auf circa eine halbe Stunde genau festzulegen. Es sei denn, jemand hört den Schuss. Dann wissen Sie die Tatzeit auf die Minute. Damit hast du den Kern des Problems erfasst, mein Freund. Deswegen sollt ihr die Uhren zurückstellen. Ich habe die Tat für 0.45 Uhr geplant. Werde gegen 1 Uhr ins Hotel zurückkehren. Ihr werdet mich mit emphatischer Lärmentfaltung empfangen, da ihr es begrüßt, endlich einen gepflegten Skat zu spielen, zu vermögen. Der Portier wird aufwachen und feststellen, dass es Mitternacht ist. Wir ordern ein Bier und noch eins, und wenn der Portier erneut in Schlaf gesunken ist, stellen wir die Uhren wieder um eine Stunde vor. Der gute Mann wird dann von der Polizei befragt. Stein und Bein schwören, dass wir drei zur Tatzeit Skat gespielt haben. Genial! Genial! Ja, genial. Ja, es zahlt sich meistens aus, wenn man Probleme gedanklich zu durchdringen versteht. Es war ein Plan, an dem es nichts zu deuteln gab. Zu seiner Ausführung lud eine idyllische Mondnacht. Stille ruhte über der großen Stadt. Ein zarter Duft von Rosmarin und Lindenblüten lag in der Luft. Und die Nachtigallen zwitscherten. Während Wilfried Seibold geschmeidig über die Gartenmauer des Meier-Kretzmannschen Grundstückes stieg. Zur gleichen Zeit stellte Kulle in der Hotelhalle die Zeiger der Wanduhr um eine Stunde zurück. Und Oliver regulierte mit zarter Fingerfertigkeit die Armbanduhr des sanft schnarchenden Portiers. Wilfried Seibold ließ indessen den Dietrich mit aller ihm eigenen Feinfühligkeit ins Schloss der Terrassentür gleiten. Wie von Zauberers Hand berührt, öffnete sich die Tür. Wilfried zögerte einen Moment. Wie angewurzelt stand er da, mit geschlossenen Augen und lauschte. Im Haus blieb alles still. Nicht das geringste Geräusch war zu hören. Nun ja, es hätte ihn auch gewundert, wenn man sein Eindringen bemerkt hätte. Wilfried fasste die Pistole fester und schritt durch das Mondlicht durchflutete Zimmer. Noch nie in seiner Laufbahn hatte er einen Mord begangen. Sein Vorhaben hatte also den Reiz des Neuen, und dennoch wollte sich keine echte Premierenstimmung einstellen. Waren es moralische Bedenken? War es ein plötzliches Nachlassen seines Mutes? Oder war es schlicht Erfüllungsangst, was da so unvermittelt in seinem Gemüt aufkeimte? Doch er ließ seinen Gefühlen keinen Raum. Was getan werden muss, dachte er tapfer, das soll auch geschehen. Langsam tasteten sich seine Füße durch den Raum. Er kannte sich gut aus in diesem Haus. Wie oft schon war er hier gewesen und hatte die Anweisungen Meier Kretzmanns entgegengenommen. Behutsam öffnete er die Schlafzimmertür. Leise, wie auf Katzenpfoten, trat er ein. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Wie Theaterlicht fiel der Mondschein ins Zimmer. Mit fester Hand entsicherte er die Pistole. Plötzlich aber stockte sein Atem. Seine Augenlider verengten sich, und dann durchrann ein Gefühl wohliger Erleichterung sein Gemüt. Er brauchte nicht zum Mörder zu werden. Es war doch tatsächlich schon jemand vor ihm hier gewesen und hatte ihm die Arbeit abgenommen. Meier Kretzmann lag in einer hässlichen Blutlache, die Augen starr zum Himmel gerichtet, der ihm jetzt auch nicht mehr helfen konnte. Wilfried unterdrückte energisch eine plötzlich aufkommende Übelkeit und verließ das Haus so leise und unauffällig, wie er es betreten hatte. Im Hotel zum Schwarzen Adler wurde er von seinen Kumpels mit lautem Buhai empfangen. Der Portier schreckte aus dem Schlaf, blickte auf die Wanduhr, verglich die Zeit mit seiner Armbanduhr und brachte mit dezentem Murren das von den Gästen bestellte Bier. Die spielten mit sichtlichem Vergnügen ihren Skat. Wilfried Seibold aber verlor eine Partie nach der anderen. So sehr waren seine Gedanken mit dem glücklich missglückten Abenteuer beschäftigt. »Ich weiß es genau«, sagte der Mann im Zeugenstand. Es war der Nachtportier des Hotels Schwarzer Adler. »Es war Mitternacht, als der Angeklagte ins Hotel zurückkam. Mitternacht, das kann ich beschwören.« Der Vorsitzende bedankte sich bei dem Zeugen und wendete sich dem Angeklagten zu. »Herr Seibold, Sie haben gehört, was der Zeuge sagte. Das trifft sich genau mit den Nachforschungen der Polizei und den Aussagen der Nachbarn. Der Mord wurde um 23.45 Uhr begangen.« Die Differenz von einer Viertelstunde entspricht exakt dem Weg von der Villa Meier-Kretzmanns bis zum Hotel. Wilfried Seibold empfand schmerzlich das Manko, nicht wie gewöhnlich den ausgefuchsten Winkeladvokaten Meier-Kretzmann, sondern einen ehrbaren Pflichtverteidiger an seiner Seite zu haben. Er erhob sich und sagte mit gedämpfter Stimme: »Herr Vorsitzender, ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, dass der verstorbene Herr Meier-Kretzmann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Anzahl anderer Klienten hatte, die gleichfalls von ihm vermittels Erpressung respektive Nötigung zu einer derartigen Verzweiflungstat getrieben worden sein könnten.« »Das mag schon sein. Die Polizei hat eine umfangreiche Liste seiner Klienten sichergestellt. Aber außer Ihnen hatte jeder ein Alibi.« Es begann eine schwere Zeit für Wilfried Seibold. Seine theoretischen Erkenntnisse allerdings sah er durch den Gang der Ereignisse bestätigt. »Die Ausführung eines Mordes als solchem birgt keinerlei nennenswerte Komplikationen in sich. Die wahre Problematik liegt in der umfassenden Alibi-Beschaffung.« Er sprach im kleinen Vortragssaal der städtischen Strafanstalt, und seine Mitgefangenen hingen wie gebannt an seinen Lippen. Aha. Aha. Aha. Der Haken. Ich finde, dass nun alles zum Besten geregelt ist. Mit dieser etwas altmodischen Bemerkung begleitete Fräulein Redlich das Ausfertigen einer Mietquittung durch ihren neuen Zimmerwirt, Herrn Balsam. Der nickte ihr zu, gab ihr die Quittung, nahm sein Geld und ließ seine Untermieterin allein. Das alte Fräulein betrachtete zufrieden ihr neues Heim. Das Zimmer war bereits mit ihren vertrauten Möbeln ausgestattet, nur die Lampe fehlte noch. Und die würde der Elektriker gleich aufhängen. Bestellt war er ja. Sie wandte ihren Blick hinauf zu dem Haken an der Decke, an dem der Elektriker die Lampe aufhängen sollte. Nein, dachte sie dabei, das stört mich nicht. An jenem Haken hatte er gehangen, der arme Herr Blei. Traurig, aber es wird meine Fantasie anregen, dachte sie weiter. Und sie machte sich daran, mit ihren zierlichen Händen allerlei Gegenstände zu ordnen. Es dauerte nicht lange und der Elektriker kam, ein netter junger Mann, der sogleich auf die Leiter stieg, um die Lampe zu befestigen. Oben angekommen, fragte er: Haben Sie eigentlich keine Angst, hier einzuziehen? Oh, ich bin eine alte Pensionärin und mir gefällt das Zimmer. Mir ist das gleichgültig, ob sich hier jemand aufgehängt hat oder nicht. Tja, und kein Mensch weiß warum. Selbstmord ohne jeden Grund. Ich könnte mir denken... Er kam nicht dazu, sich etwas zu denken. Mit lautem Krach und heftigem Geklirr fiel die Lampe zu Boden. Der Haken, an dem sie befestigt werden sollte, war herausgebrochen. Mist! Da muss ich einen neuen Haken eingipsen. Vielleicht schaffe ich es noch heute. Sonst komme ich morgen früh. Guten Abend. Mit diesen Worten war er bereits zur Tür hinaus. Grete Redlich schaute ihm enttäuscht nach. Die Aussicht, den Abend ohne Licht verbringen zu müssen, beglückte sie ganz und gar nicht. Sie würde weder lesen noch schreiben können. Beides aber war des alten Fräuleins Hauptspaß. Man hätte meinen können, dass eine so zierliche Person nur sanfte, liebliche Lektüre las. Aber weit gefehlt. Mochte sie auch ihrem Äußeren nach eine altmodische Dame sein, hinter ihrer mit Broschen und Spitzen besetzten Stehkragenbluse schlug ein mutiges Herz. Sie las Kriminalromane. Aber nicht wie jeder Hans und Franz. Grete Redlich setzte sich mit ihrer Lektüre auseinander, studierte sie und füllte Seite auf Seite feinen Papiers mit schauerlichen Abhandlungen. Sie schrieb an die Autoren, machte sie auf Fehler in ihren Romanen aufmerksam, korrespondierte mit den Verlagen. Kurz, sie war eine Fachfrau in allen Fragen der Kriminologie. Es stand also ein trauriger Abend in Erwartung. Die alte Dame setzte sich missmutig nieder, um die Dunkelheit abzuwarten. Mit der eintretenden Dämmerung aber kam immer mehr Klarheit in ihre Gedanken. Sie überlegte und kombinierte. Dieses Zimmer, das einem so tragischen Unglück als Schauplatz gedient hatte, beflügelte ihre Fantasie. Sie bemerkte kaum, dass ihr neuer Wirt eintrat und sie auf ihr Missgeschick ansprach. Langsam wendete sie ihren Kopf, blickte ihn aus träumerischen Augen an und sagte versonnen: Der Haken hat einen Haken. Herr Balsam hielt es für geraten, das alte Fräulein in sein Wohnzimmer zu bitten und ihr einen Tee anzubieten. Was haben Sie da gesagt? Der Haken hat einen Haken? Sehen Sie, Herr Balsam, für mich war das kein Selbstmord. Für mich war es Mord. Wie meine? Meine Fantasie wird Ihnen noch manche Freude bereiten. Ein Selbstmord ist eine kunstlose Sache, mit der sich ein Geist wie der meine nicht befassen kann. Aus diesem Grunde mache ich einen Mord daraus. Aha, Fantasie. Na schön. Der Mann hat sich aufgehängt, sagen Sie? An der Lampe, sagen Sie? Aber der Haken war locker, der hielt keine Belastung aus. Er wird sich später gelockert haben. Nicht bei mir. Bei mir wurde der Mann erst ermordet und dann aufgehängt. Blödsinn. Wäre der Haken schon locker gewesen, hätte er herausbrechen müssen. Egal, ob der arme Herr Blei sich selber aufgeknüpft hat oder ein Mörder. Da haben Sie recht. Sie sehen, man kann nicht kleinlich genug sein beim Morden. Wir müssen unsere Theorie verbessern. Wer hat denn den Toten gefunden? Na, ich. Und was haben Sie mit ihm gemacht? Abgeschnitten und einen Arzt gerufen. Großartig, genau so machen wir das. Und Sie sind unser Täter. Außer Ihnen hat ja niemand gesehen, dass er an dem Haken hing. Bei mir haben Sie ihn mit einer Gardinenschnur erwürgt. Dann haben Sie ein Stück von der Schnur abgeschnitten und am Lampenhaken befestigt. Gut, nicht? Fräulein Redlichs Augen glänzten. Vergnügt nahmen sie einen Schluck Tee. Herr Balsam betrachtete sie offenen Mundes. Diese Form der Bewunderung spornte sie an. Natürlich haben Sie nicht die Gardinenschnur aus dem Zimmer des Ermordeten genommen. Das hätte ja Verdacht erregt. Bei mir haben Sie die Schnur aus Ihrem eigenen Zimmer genommen. Und wie gut das passt. Sehen Sie nur Ihre Schnur da, die sieht richtig neu aus. Sie ist auch neu. Aber die ganze Gardine ist neu. Soweit ist das ja alles ganz hübsch. Man merkt, dass Sie kombinieren können. Aber zu einem Mord gehört doch auch ein Motiv, oder? Ja, da erweist es sich als hinderlich, dass ich den Tatort nicht in seinem ursprünglichen Zustand gesehen habe. Aber lassen Sie mich nachdenken. Was habe ich gefunden? Ein paar Glasröhrchen mit Grippemedikamenten, eine angeschlagene Zuckerdose, ein Fieberthermometer, einen Stoß alter Fußballzeitungen und einen Zettel, auf dem der arme Tote offenbar Berechnungen über die Chancen einzelner Fußballclubs angestellt hat. So, das wären die Indizien. Jetzt müssen wir unsere Fantasie spielen lassen. Mann, oh Mann. Natürlich, Herr Balsam, wir haben's. Erstens war Herr Blei bettlägerig, denn er hatte Grippe. Zweitens weisen uns die Fußballzeitungen und die Torberechnungen worauf hin? Na? Na? Herr Blei hat im Toto getippt. Aber da er krank war, haben Sie den Schein ausgefüllt. Na, Sie machen mir Spaß. Sagen Sie, lieber Herr Balsam, wann geschah eigentlich das Unglück? In der Nacht von Sonntag auf Montag. Hervorragend. Am Sonntag erfuhren Sie durchs Radio, dass Herr Blei viele tausend Mark gewonnen hat. Und nun, Herr Balsam, fassten Sie einen finsteren Entschluss. Hören Sie endlich mit der Faselei auf. Ist ja widerlich. Sie ermordeten den armen Herrn Blei und strichen den Toto-Gewinn ein. Na, wie ist das? Was ihr alten Tantchen so in eurem Gehirn habt, wo bleibt da die Logik? Wo wäre denn das Geld? Bei mir haben Sie das versteckt. So? Wo denn? Tja, da muss ich mich erst mal umschauen. Oh ja, dort. Dort hätten wir ein sehr geeignetes Versteck. Fräulein Redlich erhob sich, ging mit grazilen Schritten auf eine alte, kunstvoll verschnörkelte Wäschetruhe zu, hob mit zierlichen Fingern den schweren Deckel an, lächelte und fasste tief in die Truhe hinein. Ihr Lächeln erstarrte. Ihre Augen weiteten sich. Sie zog ihre Hand aus der Truhe und betrachtete sie mit Entsetzen. In ihren schmalen Fingern hielt sie gebündelte 100-Markscheine. Herr Balsam, mit einem Schlage seine Beherrschung verlierend, stand auf, sah sie aus wütenden Augen an. Dann ging er langsam auf sie zu. Noch ehe sie etwas sagen konnte, hatte er beide Hände um ihren Hals gelegt. Erst in diesem Augenblick begriff das arme alte Fräulein, dass aus ihrem Spiel ernst geworden war. Der Mord, der wie zum Spaß einem Kreuzworträtsel gleich ihrer Fantasie entsprungen schien, war grausame Tatsache. Die wütenden Augen des Mörders funkelten dicht vor den ihren. Sie war unfähig, sich zu rühren. Sie schloss die Augen und wartete auf das Ende. In diesem Augenblick klingelte es lange und anhaltend. Balsam ließ die Hände sinken und starrte sie zu Tode erschrocken an. Ist das die Polizei? Haben Sie etwa die Polizei gerufen? Jawohl, das habe ich. Gehen Sie, öffnen Sie. Fräulein Redlich lief den Korridor entlang, als sie hinter sich einen Schuss hörte. Sie eilte ins Wohnzimmer zurück. Was sie sah, war nicht schön. Balsam lag in seiner ganzen stattlichen Länge auf dem Teppich, neben ihm die Pistole, mit der er sich erschossen hatte. Draußen klingelte es heftiger. Grete Redlich, am Ende ihrer Kräfte, ging zur Tür und öffnete. »Ich bringe den Haken für die Lampe.« Es war der junge Elektriker. Und er wunderte sich sehr, warum das liebenswürdige Fräulein plötzlich in Ohnmacht fiel. Zwei nette alte Damen. Es war Tea Time. Ein in England bekanntlich willkommener Anlass, angenehme, entspannende Gespräche zu führen. Das taten auch die beiden alten Damen, die sich in leicht verschlissenen, pinkfarbenen, zierlichen Chippendale-Sesseln gegenübersaßen. Sie tranken wie jeden Nachmittag zu dieser Stunde ihren Tee, den Mrs. Cribbs mit Sorgfalt zu bereiten verstand, und plauderten über einen Plan, den Mrs. Forman, die stämmigere der beiden, in schlaflosen Stunden der vergangenen Nacht gefasst hatte. Aber verstehen Sie nicht, meine Liebe, es wird keine Probleme geben. Es ist ganz einfach. Einfach, sagen Sie? Oh, ich finde, wir sollten es lieber nicht machen. Ihr Gegenüber, Mrs. Forman, hob verwundert die Augenbrauen. Sie war nicht gewohnt, von Mrs. Cribbs einen Widerspruch entgegenzunehmen. Ach nein. Wir kennen Miss Hobling nun schon fast 34 Jahre. Sie wäre bestimmt nicht damit einverstanden. Ach, werden Sie aber nicht kindisch, meine Liebe. Natürlich wäre sie nicht einverstanden. Wer willigt schon in seine eigene Ermordung ein? Das ist es ja eben, meine Liebe. Mord ist so endgültig, finden Sie nicht? Miss Hobling ist die Älteste von uns. Ihr gebührt der Vortritt. Seit nunmehr fast 30 Jahren bewohnten die beiden Damen ein kleines Reihenhäuschen in einer Vorortstraße von Muswell Hill im Norden Londons. Man hielt sie in der Nachbarschaft allgemein für unzertrennlich. Und das traf auch ungefähr den Kern der Sache. Aber bloß ungefähr. Nur gar zu gerne hätte eine jede von ihnen ihr eigenes, selbstständiges Leben geführt. Aber die Verhältnisse, sie waren nicht so. Schon als Lehrmädchen hatten sie sich kennengelernt in dem Bekleidungsfachgeschäft Simpson, Simpson & Tsai, wo sie übrigens gemeinsam mit der vorerwähnten Miss Hopling als junge Aushilfsbüglerinnen erste Erfahrungen in der Textilbranche sammeln durften. Beide hatten eine kurze, aber erfolglose Ehe hinter sich gebracht und waren danach zu diplomierten Verkäuferinnen in eben jenem Bekleidungsfachgeschäft avanciert. Ihre Kollegin, Miss Hopling, war dank ihrer bemerkenswerten Ruppigkeit ledig geblieben. Spitze Mäuler behaupteten, dass dies auch der Grund sei, weshalb sie nun wegen chronischer Herzinsuffizienz das Bett hüten musste. Alle drei aber hatten bis zum Pensionsalter der Firma Simpson, Simpson & Tsai die Treue gehalten. Große Reichtümer hatten sie dabei nicht erwerben können. Jetzt drehte es sich um die Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, welche die drei Damen, Miss Hopling, Mrs. Forman und Mrs. Cripps, abgeschlossen hatten. Bedenken Sie nur, wenn die Sache gut geht, ist jede von uns um 50.000 Pfund reicher. Die Jüngsten sind wir schließlich auch nicht mehr. Was nützt uns das Geld, wenn wir nicht mehr die Frische haben, es in gehöriger Weise auszugeben? Stimmt. Wenn wir erst mal ans Bett gefesselt sind, wie die arme Miss Hopling, nützt uns das ganze schöne Geld nichts mehr. So ist es. Ein aufmunterndes Lächeln, ein neues Tässchen Tee, drei Stück Zucker für Mrs. Cripps, zwei für Mrs. Forman, ein Kekschen. Und dann erläuterte Mrs. Forman ihrer schmächtigen Freundin, wie sie den Plan in die Tat umzusetzen gedachte. Also, Sie geben ihr wie jeden Abend ihre Schlaftropfen. Den Rest erledigt die Gasheizung. So ganz von allein? Natürlich nicht. Die gute Miss Hopling hat ja die Gasheizung immer ein wenig angestellt. Ja, weil es ihr so kalt ist. Ja, und das hilft uns weiter, meine Liebe. Sie geben ihr wie gewohnt die Schlaftropfen. Ich mache ihr inzwischen ihren Gute-Nacht-Kakao. Ebenfalls wie gewohnt. Wenn sie getrunken hat, schläft sie meistens sofort ein. Ich schalte dann die Heizung aus, aber drehe das Gas gleich wieder etwas auf. Wir verschwinden wie die Mäuschen. Miss Hopling wird selig entschlafen, ganz einfach. Und sie ist von ihrem Leiden erlöst. Diesen Freundschaftsdienst sind wir ihr schuldig, finde ich. Aha. Ja, ja. Aber dann? Was dann? Wenn wir die ganze Nacht das Gas ausströmen lassen, könnte doch ein großes Unglück geschehen. Das war ein Gedankengang, den die unternehmungslustige Mrs. Forman nicht von der Hand zu weisen vermochte. Sie versank in Nachdenken. Ein Tässchen Tee, ein Kekschen, ausnahmsweise auch eine Zigarette. Und dann hatte sie die Lösung gefunden. Ich hab's. Wir gehen eine Stunde früher als gewöhnlich zu ihr. Unser frühes Kommen hat den Vorzug, dass dann Miss Bellamy aus dem Parterre noch nicht zu Hause ist. Es wird uns also niemand sehen. Sehr gut. Wir erledigen also, was zu erledigen wir uns vorgenommen haben. Wir verlassen Miss Hoplings Wohnung, aber 17:45 gehen wir nochmal hin. Dann ist aber Miss Bellamy da. Sie kommt immer um 6. Eben, meine Liebe, das ist ja der Dreh. So haben wir eine Zeugin, die bestätigen kann, dass wir zur normalen Zeit zu Miss Hopling kommen. Wir klingeln an der Tür. Sie macht nicht auf. Ah. Wir klingeln noch einmal. Keine Antwort. Dann gehen wir zu Miss Bellamy. Die hat ja einen Schlüssel. Wir bitten sie, die Wohnung zu öffnen. Und dann stellen wir drei mit Entsetzen fest, dass die arme Miss Hopling zwar den Gashahn aufgedreht, aber vergessen hat, die Heizung anzuzünden. Ja, ja, sie ist hier in letzter Zeit ein bisschen verwirrt. Somit war der Plan beschlossene Sache. Um 16:15 setzten ihn die beiden Damen in die Tat um. Es klappte reibungslos. Schlaftropfen, Gute-Nacht-Kakao, Gasheizung. Es konnte nun nichts mehr schiefgehen. In aufgeräumter Stimmung trafen sie eine Stunde später zum zweiten Mal bei dem Häuschen von Miss Hobling ein. In der Küche von Mrs. Bellamy brannte Licht. Sehr gut. Langsam stiegen sie das schmale Treppenhaus zur ersten Etage hinauf, blieben vor der Wohnungstür von Miss Hobling stehen. Ein feiner Gasgeruch war zu spüren. Sie nickten sich zu. Dann drückte Mrs. Forman auf den Klingelknopf. Die Folge war verheerend. So schwach der Induktionsstrom der Klingelleitung auch war, er genügte, eine gewaltige Gasexplosion zu verursachen. Die Tür sprang aus dem Rahmen, Fensterscheiben klirrten, Dachziegel wurden in die Luft und die beiden Damen das Treppenhaus hinuntergeschleudert. Ein Vierteljahr später wurde ihnen die Lebensversicherung von Miss Hobling zu gleichen Teilen ausgezahlt. »Vertane Liebesmüh«, dachte Mrs. Forman, als man sie unsanft in ihrem Rollstuhl in den düsteren Speisesaal des Pflegeheims karrte. Sie hörten Mordspielereien, Teil 1 von Rolf A. Becker. Erzähler Lutz Riedel. In weiteren Rollen Karl-Heinz Kuinski, Peter Gröger, Lisa Adler, Jürgen Thormann, Christian Kuchenbuch, Fritz Hammer, Thomas Ahrens, Christine Oesterlein, Elsa Grube-Deister und Carmen Meyer-Antoni. Ton: Iris König und Andreas Bremer. Regieassistenz: Renate Maria Breitkopf. Redaktion und Regie: Regine Ahren. Eine Produktion von SFB und ORB aus dem Jahre 1999.